Ich bin Mina Hadi, ich komme aus dem Iran und seit 1996 in Köln. Wie Sie gehört haben, ich habe im Iran Medizin studiert und in einer Revolution teilgenommen, damals als ich jung war, gegen Schah-Regime. Dann es gab also eine Auseinandersetzung, sehr große Auseinandersetzung in unserer Gesellschaft. Und auf einmal haben wir gehört, also damals, wir waren sehr aktiv, linksorientiert, Frauen und Männer auf die Straße gegen Schah-Diktatur. Ich habe selbst von BBC gehört, unsere Revolution ist eine islamische Revolution. Natürlich haben wir alle gelacht und haben wir gesagt, das ist aber gar keine islamische Revolution. Auf einmal, also wurde eine islamische Revolution und Khomeini habe ich gar nichts gekannt damals. Auf einmal sehr viele Medien haben darüber berichtet, angeblich Khomeini ist unser Führer. Und am Endeffekt war ein islamisches Regime im Iran. Ich bin in eine muslimische Familie natürlich geboren und ich habe immer Chador getragen auf die Straße in meine kleine Dorf oder meine kleine Stadt. Und als ich angefangen habe in Tabriz, Medizin, also habe ich angefangen zu studieren. Ich habe meine Chador oder Kopftuch weggeschmissen und ohne Kopftuch habe ich angefangen dort leben. Auf einmal war ein islamisches Regime im Iran und von Anfang an war ich gegen dieses Regime. Nicht nur ich, sondern mehrere Jugendliche damals. Islamisches Regime hat angefangen gegen uns und hat Tausende von uns umgebracht damals. Also 1980 und haben auch Medien darüber berichtet. Dann, also wir haben schon gehört, Khomeini hat die erste Aufruf gegeben gegen Frauen, entweder Kopftuch oder schlagen wir euch. Und ich habe oder mehrere von uns haben wir nicht akzeptiert, Kopftuch tragen, dann ich durfte nicht weiter studieren. Damals habe ich gedacht, soll ich Kopftuch tragen oder nicht? Und ich habe immer wieder gedacht, das ist schon eine, für mich war ein Gefängnis. Gehst du rein oder bleibst du so ohne Kopftuch? Ich habe gedacht, das hat sehr viel Konsequenz, aber habe ich nie gedacht, so viel. Also ich habe gesagt, ich trage gar kein Kopftuch. Ich habe eine Demonstration organisiert damals im Iran. 2000 Leute haben dort teilgenommen und das erste Mal habe ich Rede gehalten gegen Kopftuchzwang. Aber ich durfte nicht weiter studieren und dann, ich habe schon nachher nachgedacht, was soll ich machen jetzt? Ich habe angefangen in eine Fabrik, als Arbeiter habe ich gearbeitet, Pepsi-Cola-Fabrik. Aber trotzdem, man musste schon Kopftuch tragen auf die Straße. Dann ich habe angefangen gegen islamische Regime, habe ich geschrieben, habe ich gesprochen, habe ich Rede gehalten. Und eines Tages, ich war nicht zu Hause, meine Wohnung wurde von Polizei gesucht und wir haben 8 Gäste zu Hause gehabt, 3 Frauen und 5 Männer wurden festgenommen und alle 5 Männer hingerichtet. 1981, ich war schon in Teheran ohne Papier, gar nichts und nur eine Nacht konnte ich mit meinen Eltern oder meinem Bruder bleiben, weil alle haben Angst gehabt. Das war so wie also Hitlers Zeit, man kann schon vergleichen. Mein Bruder hat gesagt, du darfst nicht hier bleiben, weil ich verliere meinen Job und ich habe Kinder, wenn Polizei hier kommt. Ja, ich war auf die Straße einfach, gelandet auf die Straße und ich habe Kontakt gehabt natürlich mit einigen linksorientierten Organisationen und ein Jahr war ich einfach in Teheran, ohne Geld, ohne Papier und gar nichts. Polizei hat mich gesucht, meine Foto war überall, wanted und natürlich Todesstrafe habe ich jetzt auch eine, haben dort geschrieben, also gesagt. Und 1981, ich bin geflüchtet nach Kurdistan, bis 1990 war ich in Kurdistan und dort habe ich schon nach wie vor gegen islamische Regime, gegen Kopftuchzwang, gegen Steinigung, gegen Todesstrafe gekämpft. Es gab damals eine Radiosendung, ich habe dort auf Kurdisch, Persisch, Türkisch gesprochen. Und das war auch, ich habe Medizinkenntnisse gehabt, ich habe Menschen dort geholfen und ich habe sehr viel erlebt dort. Also 10 Jahre lang im Berge haben wir gelebt und die letzten 4 Jahre, wir haben also in ein Zelt und sehr viel bombardiert von Saddam Hussein. Wir waren Grenze Iran und Irak. Es gab Krieg zwischen Iran und Irak und auch gezielt haben uns bombardiert von iranischer Seite und auch vom irakischen Seite. Also ich habe meine Lebensgeschichte geschrieben, hier mein Buch, ich habe abgeschworen, also das heißt dieses Buch. 1990 bin ich geflüchtet nach Wien und ich habe dort auch angefangen gegen islamische Regime kämpfen. Ich habe 2001 eine internationale Komitee gegen Steinigung gegründet mit verschiedene Organisationen, 2004 eine internationale Komitee gegen Todesstrafe und am meisten Todesstrafe gegen Jugendliche und Kinder im Iran und 2007 haben wir in Deutschland Zentralrat der Ex-Muslime gegründet. Das ist eine relativ bekannte Organisation in Deutschland und allein deswegen habe ich Personenschutz immer, weil sehr viele Hassbriefe und sehr viele Morddrohungen kommt jeden Tag nach wie vor. Und ja, ich habe Personenschutz, deswegen Polizei ist auch jetzt hier. Ich habe vor 2 Wochen, ich war in Köln, ich wollte ein Kleidung kaufen in einem sehr großen Geschäft. Dann auf einmal hat mein Telefon geklingelt und ich habe gehört, ja, eine aus dem Iran ruft mich an, ich kenne diese Stimme. Und dort habe ich gefragt, haben Sie deine Mutter gesteinigt? Und diejenige von anderer Seite antwortet, natürlich auf Persisch, nein, noch nicht, Mina, aber ich habe meine Mutter besucht in Tabriz Gefängnis und sie sagt, sagst du, Mina, du darfst nicht mich vergessen, das ist jetzt sehr gefährlich, nach Wahl, genau. Und ich habe geantwortet, okay, versuche ich. Ich habe auch auf Deutsch einen Artikel über diesen Tag geschrieben, weil auf einmal ich stehe in einem Luxusgeschäft und ich sage, mein Gott, wo bin ich? Was ist mein Leben? Wo bin ich gelandet? Und ich habe gedacht, okay, wenn ich auf Deutsch gesagt hätte, haben Sie deine Mutter gesteinigt? Und 30 Leute, die dort waren, haben alle irgendwie geguckt, bin ich verrückt? Über was rede ich jetzt? Also Oktober 2009 in Köln, in Deutschland. Dann habe ich gedacht, ja, aber ich rede über eine Realität. Das ist schon so. Sakine Mohammadi Ashtiani heißt diese Frau und ist im Gefängnis. Und ich habe schon also vom Gericht haben schon schwarz auf weiß geschrieben, die Frau hat außereheliche Sex, sie ist eine schmutzige Frau, angeblich hat sehr viele Liebhaber, nicht eine, und sie muss gesteinigt werden. Ich habe schon diese Papier bei mir auf Persisch, kann man schon übersetzen lassen. Und das funktioniert, das passiert jetzt in 21 Jahrhundert. Ich war 18 Jahre alt, als ich erste Steinigung gesehen habe und bevor dieses islamische Regime im Iran, ich habe gar nichts dieses Wort gekannt. Also ich bin von einem sehr kleinen Dorf im Iran und damals, es gab gar keine Steinigung. Erste Mal, ich habe gehört, Steinigung, und ich habe gesagt, was machen die, Mama? Was ist Steinigung? Ja, Steinigung heißt, wenn eine Frau außereheliche Sex hat, dann wird schon in Medien darüber berichtet, Frau sowieso wird heute hier gesteinigt, kommen Sie Leute. Und das wird schon funktionieren. Also als ich das erste Mal gesehen habe, ich habe gesagt, mein Gott, wenn Weltöffentlichkeit von so etwas hört, dann bleiben alle Uhren stehen, alle Fabriken bleiben stehen und die Leute, die Menschheit macht etwas gegen diese barbarische Umgehen mit Frauen. Und jetzt bin ich in Köln vor 2 Wochen Und ich höre nach wie vor und keiner sagt etwas. Heute bin ich hier, weil ich denke, es gibt ein falsches Bild über Iran, Afghanistan, Sudan, Saudi-Arabien, sogenannte islamische Länder. Und ich denke, wir müssen schon darüber reden. Wenn ich möchte jetzt über Iran und die Auseinandersetzung im Iran, diese Revolution im Iran reden, dann muss ich von hier anfangen. Es gibt ein falsches Bild. Als ich 2001 Zentralkomitee gegen Steinigung gegründet habe, ich habe angefangen mit Medien reden, mit Menschen und mit Regierungen. 1993 war ich in Wien in einem Menschenrechtskongress teilgenommen. Das war eine sehr große Tagung. Ich habe dort gegen Steinigung gesprochen. Dann waren wir auf die Straße, wir haben sehr viele Demonstrationen organisiert. Dann habe ich Reaktion von normalen Menschen gesehen. Alle waren entsetzt, alle waren gegen diese barbarische Steinigung. Und ich habe auch Prominente besucht. Ich war im Europaparlament mehrmals in Brüssel. Ich habe Patenkommission getroffen, die haben gegen Steinigung etwas gemacht. Ich war in Berlin mehrmals mit SPD, CDU, Grünen, alle. Und ich habe immer wieder dieses Bild, besonders von Medien, sehr viel gesehen oder gehört. Iran ist ein islamisches Land. Die Menschen dort sind Muslim. Sie haben eigene Kultur, eigene Mentalität. Und vielleicht, das ist nicht auch so schlimm, wenn so etwas passiert. Kann man schon weggucken? Kann man ignorieren? Kann man überhaupt nicht als eine sehr wichtige Sache darüber reden? Kann man weitergehen? Feministische Organisationen, Menschenrechtsorganisationen, alle irgendwie haben ignoriert. Aber meine erste Kritik geht an deutsche Regierung oder europäische Regierungen und Massenmedien. Ich habe immer wieder damals auch gesagt, was bedeutet ein islamisches Land? Was bedeutet? Es gab eine Revolution im Iran 1980 und Islamisten haben Macht gewonnen im Iran, nachher auch in Afghanistan, in Sudan und verschiedenen Ländern. Wir haben zu tun mit einem politischen Islam, die Macht gewonnen hat dort und genau gegen Menschen, gegen Muslime im Iran auch sehr brutal angefangen hat, diese Menschen unter Druck zu setzen. Man kann nicht gerechtfertigen, Iran ist ein islamisches Land, sie haben andere Kultur, sie haben andere Mentalität. Vielleicht das tut nicht weh, wenn ich als eine Muslim, als eine Frau aus dem Iran, als eine Schwarzhaarige zu Hause vergewaltigt werde. Vielleicht das tut nicht weh, weil ich habe andere Kultur, andere Mentalität. Mit diesem Bild habe ich immer wieder Probleme gehabt. Ich habe gesagt, Iran ist ein normales Land. Einige sind Muslim, einige sind nicht Muslim, aber die Menschen sind dort Menschen. Und wir Frauen waren Menschen. Wenn wir alle unsere Rechte verloren haben, weil wir mussten sowieso Kopftuch tragen, wenn wir außereheliche Sex gehabt haben, gesteinigt worden sind, das ist brutale Menschenrechtsverletzung. Und Islamisten haben zuerst gegen Frauen und gegen Menschen in sogenannte islamische Länder Terror angefangen. Und jetzt, heute, also immer wieder diese Geschichte war bei uns aktuell. Was ist Iran? Was ist islamische Bewegung? Mit welchem Problem haben wir zu tun? Was ist Islam? Ob Islam ist eine friedliche Religion? Was ist alle Religionen und so weiter? Dann bin ich gelandet in Deutschland und ich sehe hier auch zum Beispiel diese Islamkonferenz und ich sehe hier auch, wir werden gestempelt als Muslim und islamische Organisationen angeblich vertreten uns hier in Deutschland und Kopftuch kommt noch einmal und Mojebau kommt und alles, was dazu gehört. Und wenn ich hier sage, ich bin eine Frau, ich bin ein Mensch, bitte keine Stempel. Einige von uns sind Muslim, einige sind nicht Muslim, aber wir sind Menschen. Und Universalität der Menschenrechte ist sehr, sehr wichtig. Aber ich sehe, um Gottes Willen, wir haben hier auch diese Probleme. Mit deutscher Regierung, mit islamischen Organisationen. Und wenn wir hier Nein gesagt haben zu Scharia-Law in Deutschland, Nein zu Kopftuchzwang, Nein zu Steinigung und Todesstrafe, dann bekommen wir hier Sicherheitsprobleme. Und ich frage mich, wo bin ich gelandet? Ist das okay, wenn ich sage, ich bin nicht mehr Muslim? Ist das okay, wenn ich Islam kritisiere? Oder das ist Beleidigung? Wer wird beleidigt? Ich habe schon in einer Tagung teilgenommen von dieser Milligerisch, islamistische Organisation, auch war eine Vorsitzende dort. Und wenn ich Islam kritisiert habe, der Mann sagt, Sie beleidigen mich als Muslim. Und ich sage, gucken Sie meine Lebensgeschichte. Ich bin auch sehr viel beleidigt von unserer Bewegung, von dieser islamischen Bewegung und Movement. Ist das in europäischen Ländern ein Tabuthema, wenn man möchte freie Meinungsäußerung benutzen und eine Religion kritisieren vor Menschenrechte? Das ist aber nicht in unserem Land, irgendwie in Deutschland, erlaubt. Okay, mit diesem Bild, jetzt kommen wir im Iran und haben Sie die letzte Zeit bestimmt gehört. Millionen waren auf der Straße, Jugendliche, Frauen, und haben protestiert. Genau jetzt habe ich Problem mit Massenmedien, wenn über Iran berichten. Angeblich das Problem jetzt ist dort nur ein Wahl und Betrug in dieser Wahl. Ich habe vorher auch geschrieben, meine Meinung, das war keine Wahl im Iran. Zwischen vier Fanatiker, wirklich, Mousavi war damals eine sehr hohe Stelle gehabt hat, als mein Mann ermordet wurde. War Premierminister im Iran zum Beispiel. Zwischen vier Mörder wird schon ein Wahl. Und Frauen sowieso dürfen nicht sich wählen lassen. Gesetzlich ist verboten. Und auf einmal war dieser Betrug, haben Sie alle gehört, auf meine Sicht, Millionen Menschen, die im Iran Problem gehabt haben mit islamischem Regime, Millionen Jugendliche, Millionen Frauen, die gegen Geschlechtsapartheid, gegen Kopftuchzwang, Millionen, die gegen dieses islamische System sind, sind auf die Straße gekommen. Wahl war ein Anlass, irgendwie ein Schutz. Wenn die Menschen auf die Straße gehen und erklären zum Beispiel, nieder mit Diktator, wenn die Menschen auf die Straße sind und sie erklären, wir möchten dieses islamische Regime nicht, dann bitte schön, in verschiedenen europäischen Ländern, man muss genau sehen, das ist eine Revolution gegen islamisches Regime. Nicht vor Mousavi. Das ist eine Revolution gegen Kopftuchzwang. Das ist eine Revolution gegen Einmischung von Religion in unser Alltagleben im Iran. Die Menschen haben sehr viel von verschiedenen Medien, von verschiedenen zum Beispiel moderne Möglichkeiten verwendet. Facebook, Twitter und sehr viel Jugendliche haben schon versucht, sich zu vernetzen im Iran. Das ist eine sehr, sehr interessante Bewegung auf meine Sicht. Das ist eine sehr, sehr fortschrittliche Bewegung gegen Gewalt und gegen islamische Regime. Und ich sage schon, wenn man ein Bild hat vom Iran, das ist gar kein islamisches Land, sondern ein Land mit islamischer Regierung. Wenn man genau guckt, seit 30 Jahren, was haben gemacht diese Islamisten im Iran? Gegen Jugendliche, gegen Menschen. Wie viele Leute wurden schon vergewaltigt? Wie viele Menschen haben umgebracht? Wie viel Steinigung? Wie viel Todesstrafe? Dann, wir haben Kontakt, jeden Tag haben wir Kontakt mit Menschen im Iran. Und ich habe immer wieder gesagt, es gibt eine sehr breite säkulare Bewegung im Iran. Es gibt eine sehr breite Frauenbewegung im Iran. Es gibt Arbeiterbewegung, Studentenbewegung. Und diese Bewegung möchte, islamische Regime muss weggehen. Das ist der Aufruf. Die Menschen versuchen mit verschiedenen Mitteln erklären, wir möchten gar keine Religion in unserem Alltag leben. Mehrere Jugendliche, wenn sie zum Beispiel in Facebook oder verschiedene Möglichkeiten gucken, ich lese immer wieder oder ich höre immer wieder, wenn Gott so ist, ich brauche diesen Gott nicht mehr. Wenn Islam das ist, ich brauche diesen Islam nicht mehr. Wieso? Wenn ich auf die Straße mit einem Mädchen zum Beispiel, nur wenn wir reden, wir werden gefragt, wer ist das? Was machst du? Und die letzte Zeit haben sie gehört, Vergewaltigung, Frauen und Männer werden vergewaltigt in Gefängnisse, weil islamische Regime möchte schon weiter bleiben und weiter. Also es gibt im Iran sehr viele Mullahs, die Milliardär sind. Das geht um Macht, das geht um Geld, das geht um Regierung im Iran. Und versucht diese Regierung mit allen Mitteln gegen Menschen, also umgehen. Aber ich sage schon, in europäischen Ländern kann man dieses Bild sehen und diese Menschen helfen. Die deutsche Regierung und europäische Regierungen haben bis jetzt nur mit Mullahs, mit Mördern, mit Leuten, die gesteinigt haben, Frauen, Geschäft gemacht. Ich bin sehr skeptisch und sehr kritisch. So wie ich gesagt habe, ich habe mit Joschka Fischer zu tun gehabt, damals habe ich kritisiert und er hat schon geantwortet, meine Kritik. Natürlich, er hat gesagt, wir reden mit Machthaber hinter geschlossenen Türen über Menschenrechtsfragen. Aber ich denke, die deutsche Regierung hat sehr viel, bis jetzt sehr viel islamische Regime im Iran geholfen. Und leider jetzt hilft auch islamische Organisationen in Deutschland. Ich sage, wir müssen mit Menschen, mit normalen Menschen reden. Wenn sie möchten Iran oder Menschen im Iran helfen, bitte sagen sie laut, islamische Regime muss weg. Jetzt, wir leben im 21. Jahrhundert. Säkularismus ist eine sehr, sehr wichtiger Teil von unserem Leben. Menschen in europäischen Ländern haben gekämpft und irgendwie geschafft. Religion ist Privatsache oder 70% Privatsache. Ich möchte nicht, dass Sie erklären, wir wissen nicht dort, was ist los und wir haben wenige Ahnung und wir haben wenige Informationen und das ist ein islamischer Land und man weiß nicht, um was es geht. Ahmadinejad ist sowieso schlecht, aber Mousavi vielleicht. Geht mit Mousavi. Vielleicht kann man Islam reformisieren. Vielleicht Khatami war Reformist und hier in Weimar ist schon einmal gekommen, dieser Khatami, und hat Rede gehalten, ich erinnere mich, vor 7 Jahren. Aber als Khatami war Präsident im Iran, haben schon hunderte Frauen gesteinigt. Diese Reform brauche ich nicht. Khatami war ein Person, ein Präsident, er hat gelacht. Er war sehr sanft, aber damals haben wir auch sehr viel gekämpft gegen Todesstrafe oder Steinigung und habe ich schon erlebt. Ich bin eine Person, leider, sehr viel Kontakt habe ich mit Menschen, die im Gefängnis sitzen. Ich bin eine Person, in meinem Handy können Sie hören, ein 17-jähriger Junge ruft an und sagt, Tante, bitte hilfst du mich, wenn ich 18 werde, ich werde schon hingerichtet hier. 130 Jugendliche sitzen im Gefängnis, wenn 18 werden, dann werden schon hingerichtet. Und ich bin eine Person, jetzt habe ich heute auch Kopfschmerzen, weil vor 3 Tagen haben eine Jugendliche hingerichtet. Und haben wir hier in Köln live irgendwie miterlebt, telefonisch. Ich habe immer wieder, also 11. Oktober, einen Tag nach Internationalen Tag gegen Todesstrafe, hat islamische Regime Behnud Shojai hingerichtet. Behnud war 16 Jahre alt, als er festgenommen wurde. Und wenn er 18 war, haben sie ihn umgebracht. Wir haben zu tun mit dieser Regierung. Ich bin eine Person, die mit Frauen Kontakt habe, telefonisch. Sie rufen vom Gefängnis an und sie erklären, Mina, vielleicht werde ich nach 2-3 Tagen gesteinigt. Ist das normal? Manchmal denke ich, nein, ich bin nicht normal. Aber diese Welt ist so. Und wir haben zu tun mit islamischem Regime im Iran oder islamischem Movement, islamischer Bewegung, die auf einen Hand haben Koran und auf andere Hand töten sie, was sie möchten, machen sie, was sie möchten. Und ich denke, das muss ein Schluss sein, also gegen diese Brutalität. Und ich denke, die Menschen im Iran haben schon angefangen. Auf die Straße, Millionen waren auf die Straße. Und sie möchten eine offene Gesellschaft. Diese Menschen möchten überhaupt gar keine Nuklearwaffe. Die haben auf die Straße gesagt. Diese Menschen waren auf die Straße Al-Quds-Tag und haben dort gegen Hezbollah und Hamas Aufruf gegeben in Teheran. Diese Menschen möchten mit Welt Kontakt haben. Millionen Jugendliche möchten säkulare Land, säkulare Gesellschaft. Und ich denke, wenn sie möchten Iran oder Menschen im Iran helfen, wenn sie möchten Frauen helfen, wenn sie möchten gegen Steinigung und gegen Todesstrafe etwas tun, bitte helfen sie dieser Bewegung und bitte setzen sie Regierungen hier unter Druck, dass nicht mehr islamische Regime anerkannt. Wenn im Iran einen Ausweg gibt, das ist ein Ausweg mit einer säkularen Regierung, offene Regierung, ohne Atomwaffe, ohne diese Ahmadinejad und Verrückten, die im Iran sind, ohne Mullahs. Das ist möglich. Und das ist ein Ausweg nicht nur im Iran, sondern im Nahost. Wir haben Afghanistan gesehen, wo diese Westregierungen sich einmischen, am Endeffekt bringen noch einmal eine islamische Regierung. Etwas mild, etwas reformist, etwas so. Aber ich denke, obwohl das klingt etwas hart, aber ich denke, unser Ausweg ist das. Religion muss Privatsache sein und privat bleiben. Religion darf sich nicht einmischen in Staat und Unterricht.